Ja, also vielen Dank für die unverschämte Einladung an den kältesten Ort der Welt. Titel wurde schon durchgesagt. Lesen wir mal den Text. Ich weiß, ihr wollt alle euch irgendwie erwärmen, aber ich, nur so als Vorwarnung, ist eine Kurzgeschichte, die geht 10 Minuten. Ich kann auch nichts dafür. Ich habe sie nur geschrieben. No song on the radio could be too stupid for my heart. Frank klickt sich noch durch ein paar Sender, aber das hat noch nie was gebracht. Ebenso wenig wie Prokrastination. Na dann, Radio aus. Der Motor ist auch schon längst aus, mindestens seit 3, 5, 6,5 schlechten Songs. Im Rückspiegel sieht er die sonntagnachmittägliche Vorortstelle auf dem Rücksitz präsig ihren Schweinskopf heben. Sie schaut ihn spöttisch an und lässt lautlos einen fahren. Es ist das erste Mal, dass er in dieser Stadt, in dieser Straße ist. Wochenlang hat er es vor sich hergeschoben, dann noch tagelang die Strecke immer wieder auf der Landkarte nur mit dem Finger nachgezeichnet. Das wird nie etwas, war ihm klar. Doch heute Mittag ist er einfach ins Auto gestiegen und ist hingefahren. Wahrscheinlich eine schlechte Idee. Deswegen hat er es getan. Wäre es eine gute Idee, hätte er sie vermutlich ausgesessen. Aber nicht nur aus Erfahrung, auch vom Bauchgefühl her scheint dieser Ausflug eine schlechte Idee gewesen zu sein. Krampf im Magen, Kampf im Kopf oder umgekehrt oder beides. Und was ist eigentlich mit dem Herzen, das den ganzen Zirkus hier überhaupt erst angeleiert hat? Es verschwand wenige Tage zuvor mit der Leber in einer Kneipe und ward seither nicht mehr gesehen. Immerhin haben sie ihm dieses schwächliche Ding, das bei den meisten anderen Leuten Rückgrat heißt, dagelassen. Diese Chance sollte er ergreifen, wo er ohnehin schon hier ist. Hilft ja nix, nix hilft, dauernd hilft nix. Er stemmt sich tapfer aus seinem weißen Toyota, streckt sich den Rücken gerade, wünschte, es wäre ein schwarzer Knight Industries 2000, aka Kit, immer einen Kessenspruch auf dem Sprachmodul, wünschte, er selbst wäre, aber damit fangen wir gar nicht erst an. Wenn wir jetzt Franks Gedankenstrom weiterfolgen, stehen wir morgen noch hier in der Pampa. Folgen wir lieber Frank. Ach nein, der steht schon wieder still, minutenlang vor diesem unerträglichen Wohnhaus. Du liebe Güte, ein Neubau, klotzgewordene Menschenfeindlichkeit. Als hätte ein grimmiger Betongott sie höchst selbst vor über 40 Jahren über die westdeutschen Städte gewürfelhustet, damit die Babyboomer Platz für ihr Systemleben haben, und immer noch schimpft sich dieser grau-grün-gelbliche Auswurf Neubauten. Wie kann man nur so leben? Antje konnte wohl gar nicht schnell und weit genug wegkommen von ihm und ihrem alten Leben in der gemeinsamen Altbauwohnung, zwar nicht Berlin, aber doch immerhin Hannover. In ihr neues Leben, in ihren Neubau, das hat sie jetzt davon. Neubau, Bauernkaff, Kaffeefahrt, Fahrt zur Hölle, schon wieder Gedankensumpf. Aber dann passiert endlich was. Frank läutet, doch nicht. Er klotzt bloß ihr Klingelschild an. Es ist in trotzigen Großbuchstaben geschrieben, kein keckes Kringelchen über dem I in Schmidt und achtlos und schlicht mit Tesafilm über den Namen des Vormieters geklebt. Sonst ist sie so akribisch. Hat dieses Haus nur ihren Sehnerv verkrümmt oder gar schon ihren Willen gebrochen? Frank scannt die Größe des Schilderrahmens. Ich könnte hier mein Gescheites mit dem Drucker nicht nur so schief und mit Kulli und... Er zerknüllt diesen Gedanken. Herrgott, Frank, ruft er sich zur Raison. Er streicht mit den Fingerspitzen über das Provisorium, als wäre es ihr Schlüsselbein, ihre Armbeuge, eine verirrte Haarsträhne in ihrem schmalen Gesicht. Dann sitzt er auch schon wieder in seinem Auto. Komm schon, Frank, du bist ein erwachsener Mann. Nicht nur, weil du ein Auto fährst und daheim, was jetzt kein Daheim mehr ist, all diese Ordner mit Verträgen und Rechnungen mit deinem Namen drauf im Regal stehen hast. Naja, na gut, dann also Plan B. Er greift zum Handy, das auf dem Beifahrersitz liegt. Ihr Sitz, ihr Hintern, ihre Nummer, die er jetzt eintippt. Es ist so unsinnig, Nummern aus dem Verzeichnis zu löschen, die man ohnehin und für alle Zeiten auswendig kennt. Würden sie ihm den schmerzenden Schädel endlich aufstemmen, man könnte die Ziffern vom Mond aus noch lesen können. Er kennt auch die Summe sowie die Quersumme ihrer Nummer. Er hat die Zahlen addiert und multipliziert, sie rückwärts gezählt und der Reihe nach sortiert, aufsteigend und absteigend. Außerdem hat er mehrere Jingles dazu komponiert, in den vielen Nächten, die er diesen und letzten Monat wach lag. Alleine. Aber gewählt? Nein, gewählt hatte ihre Nummer tatsächlich noch nie, nicht einmal betrunken. Und bis jetzt. Tut also. Das zweite Tut dann schon eine schallende Bud Spencer Ohrfeige voll aufs Ohr. Tut die dritte. Ein grollender Donner lässt die Straßen erzittern. Tut. Zwei Kontinentalplatten krachen gegeneinander, gigantische Land- und Wassermassen verschieben sich. Tut. Ein Sonnensystem wird von einem schwarzen Loch geschluckt. Und plötzlich, hier ist Antje, wird irgendwo im Dunkeln doch ein neuer Stern geboren. Hallo, wer ist denn da? Antje, presst Frank hervor. Nein, ich bin Antje, feixt sie unbeschwert. Antje, wiederholt er nur dämlich und räuspert sich zu allem dem auch noch dämlicher. Frank. Oh, hallo du. Ihre Leichtigkeit scheint jetzt ebenso dahin. Was gibt es denn? Hast du etwa meine Nummer gelöscht? Hört sich Frank sagen, als habe er sich das nicht denken können. Wie verdummdattert er gerade klingen muss. Souverän geht anders, Frank. Und jetzt steckt Stille in der Leitung. Bist du gerade zu Haus? Fragt er schließlich weiter. Ja, naja, wieso? Statt zu antworten, fingert Frank nervös an seinem Schlüsselbund herum. Was tust du? Fragt Antje, die das Klimpern gehört haben muss. Meinst du jetzt, im Moment oder so allgemein? Also im Moment spiele ich an meinem Schlüsselbund herum, der am Zündschloss von meinem Auto hängt. Ansonsten eigentlich nicht so viel. Wirklich, wirklich nicht so viel. Wo bist du? Ich park grad bei dir in der Straße. Am Lerchensteg. Das stimmt doch, gell? Und in die neuerliche Stille schiebt er hinterher. Hübsch. Hübsch hast du's hier. Das Echo dieser letzten Unbeholfenheit hallt dumpf in seinem leeren Kopf, seinem leeren Herzen, seinem leeren Auto wieder. Hallo Echo. Hallo Dummkopf. Irgendwie entgleitet Frank die Situation zunehmend. Wer da am Telefon sei, fragt jetzt auch noch eine Stimme im Hintergrund bei Antje. Fremde Stimme. Fremde männliche Stimme. Bei Antje im Hintergrund. Fremde männliche Stimme bei Antje im Hintergrund. Ich kann dich jetzt nicht reinbitten, sagt sie wieder etwas gefasster. Na, zum Glück, Frank ist erleichtert. Wer auch immer dieser fremde Typ ist, der ihr Telefonat gerade stören will, irgendein Nachbar, sie schickt ihn wieder weg, jetzt aber zur Sache. Frank? Hm? Tut mir leid, okay? Moment mal, offenbar war das gerade eben nicht an den Eindringling gerichtet, sondern an ihn, krank, oder wie ist er nochmal? Irgendwas, was sich auf krank reimt jedenfalls. Reservebank, als er stank, Verwesungsgestank, er trank. Zum Teufel, wieso kann sie ihn nicht einfach in ihr Wohnzimmer bitten und mit ihm eine vernünftige Unterhaltung führen? So vernünftig, wie es eben geht, zwischen zwei Erwachsenen, die sich des Öfteren nackt gesehen und sogar Körperlego miteinander gespielt haben. Wer ist dieser Typ, der sich bei Antje rumtreibt? Wohnt er etwa auch in diesem architektonischen Hassverbrechen? Sehe ihm ja ähnlich. Oder wohnt er gar bei ihr? Nein, am Klingelschild stand nur ihr Name. Aber was, wenn er denselben lahmen Nachnamen hat wie sie? Schließlich ist Schmidt ein Allerweltsname. No offense. Möglicherweise steht er jetzt mit nassen Haaren und Duschhandtuch neben ihr, dieser andere Schmidt. Oder mit so einer albernen Unterhose, mit Eingriff. Was fällt ihm ein, neben Antje in Unterhose zu stehen und sich in ihre Privateingelegenheiten einzumischen? Frank, wiederholt Antje. Jetzt auflegen, einfach auflegen und wenigstens mit einem Krümel Restwürde aus der Sache rauskommen und diesen Krümel mit nach Hause nehmen, wie ein Knopf, den man auf der Straße gefunden und eingesteckt hat. Also völlig nutzlos irgendwie, man macht ja nichts mit dem. Und für sowas hat man sich nun wie ein Idiot gebückt. Nun leg doch endlich auf, Frank, oder noch besser wach auf, etwas muss doch jetzt passieren. Er atmet weiter stumpf in den Hörer, damit sie auch ja weiß, dass er, ob zwar für vieles zu dumm, immerhin atmen kann. Ja, beim Atmen, da macht ihm niemand was vor. Naja, wäre da nicht dieser Kloß im Hals? Gar nicht so einfach, an dem vorbeizuatmen, bemerkt er. Lohnt es sich überhaupt noch, das mit dem Atmen? Ach, Antje wird's schon irgendwie richten, oder? Ist halt grad schlecht, Frank, hört er sie murmeln. Pass auf dich auf, ja? Bye. Und Stille. Frank sitzt reglos in seinem Auto, das noch immer auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Antjes neuem Leben parkt, wie ein Idiot. Er wartet auf den Regenguss, den das Radio ihm schon die ganze Hinfahrt über versprochen hat. Wäre ja auch nicht zu viel verlangt, in Deutschland, im November, in Niedersachsen. Durch die Wolkendecke, die ihm beharrlich den reinigenden Regen vorenthielt, ist inzwischen endgültig aufgerissen. So muss Frank ganz allein und ohne himmlischen Beistand weinen. Schließlich reitet unser Held, wie in einem alten Western, allein in den Sonnenuntergang. Bloß, dass das kein Western ist und er kein Held, und statt zu reiten, fährt er Dreckskarre heim. Allein das Alleinsein stimmt an diesem Bild. Das Radio zählt dabei nun wirklich nicht als Gesellschaft. Im Gegenteil, zähneknirschend dreht Frank trotzdem am Sendersuchrad in Antizipation der Tage und Wochen des am Rad drehens, die nun wieder vor ihm liegen. Eurodance, Sendersuchlauf, Radio-Jingle, Sendersuchlauf, Statik, Sendersuchlauf, Werbung, Sendersuchlauf. Und dann hört er Udo Lindenberg nölen, hinterm Horizont geht's weiter. Bitte nicht, denkt Frank, wie er da dem Horizont entgegenfährt. Danke.